Aussprachetraining 2. Aufgabe 1a und 1b. Deutschland. Thailand. Portugal. 13. Sehr gut. Bolivien. Afghanistan. Auf Wiedersehen. Türkei. Berlin. Frau Kuhl. Wie geht's? Es geht.